Und wenn ich geh, dann geht nur ein Teil von mir. Und gehst du, bleib deine Wärme. So bist du, nur du. Und wenn ich schlaf, dann schläft nur ein Teil von mir. Und der andere träumt mit dir. Nur du. Und wenn ich geh, dann geht nur ein Teil von mir. Und gehst du, bleib deine Wärme. So bist du, nur du. Und wenn ich schlaf, dann schläft nur ein Teil von mir. Und der andere träumt mit dir. Ich dreh mich doch mal um, die Tür ist fast zu. Aber ohne dich zu sehen, weiß ich, keine ist wie du. Ich werd dich schrecklich vermissen und dein Foto küssen. Mir geht's beschissen, weil wir mehr als alle anderen von uns wissen. Denn wir sind ein Paar, wie Romeo und Julia, wie Bruder und Schwester, nur viel fester. Was wir beide erlebten, bleibt für ewig und immer. Doch das macht es mir nicht leichter, sondern nur noch viel schlimmer. Denn du bist wie keine, mein absoluter Star. Du bist wie keine andere jemals vor dir war. Denn du gibst alles für mich und ich bin immer für dich da. Denn so bist du, nur du. Und wenn ich geh, dann geht nur ein Teil von mir. Und gehst du, bleib deine Wärme. Nur du. Und wenn ich schlaf, dann schläft nur ein Teil von mir. Und der andere träumt mit dir. Könnte schöner sein. Ich war das erste Mal im Leben mit dir allein. Wir haben schnell gecheckt und doch ist nichts passiert. Den ganzen Tag gelacht und rumprobiert. So denk ich an dich und an den Sommer mit dir. An die Stunden zwischen Blumen, bitte glaube mir. Die Zeit mit dir war wie ein Meer in Flammen. Jetzt geh ich weit von dir und trotzdem bleiben wir zusammen. Denn du bist wie keine, mein absoluter Star. Du bist wie keine andere jemals vor dir war. Denn du gibst alles für mich und ich bin immer für dich da. Denn so bist du, nur du. Und wenn ich gehe, dann geht noch ein Teil von mir.